Minuten schafft Billy Hope einen KO-Sieg. Billy hat gesiegt. Der Weltmeister im Halbschwergewicht, gespielt von Jake Gyllenhaal, ist ein harter Kämpfer. Wie hart, zeigt der amerikanische Film Southpaw gleich zu Beginn in eindrucksvollen Kampfszenen. Billy hat sich durchgebissen. Aufgewachsen ist er im Waisenhaus. Nun wohnt er mit seiner Frau Maureen und der kleinen Tochter in einer Luxusvilla. Du wurdest ganz schön getroffen, Dad. Du solltest mal den anderen Kerl sehen. Nein, das sollte sie echt nicht. Oh. Sie sollte jetzt schlafen, genau wie du. Na komm, die Party ist zu Ende. Auf geht's. Maureen ist für Billy, der außerhalb des Rings eher hilflos wirkt, seine ganze Stütze. Doch dann kommt Maureen durch einen tragischen Vorfall ums Leben. Billy stürzt ab, verliert sein Haus und sogar das Sorgerecht für die Tochter. Southpaw erzählt mit viel Dramatik die Geschichte eines furchtbaren Abstiegs sowie des mühevollen Wiederaufstiegs. Jake Gyllenhaal, der in Filmen wie Brokeback Mountain oder Nightcrawler bewundernswertes Einfühlungsvermögen in seine Rollen gezeigt hat, ist auch in Southpaw mit wuchtiger Körperlichkeit echt bis in die Puren. Und Regisseur Antoine Fuqua beherrscht die Kunst der atmosphärischen Zeichnung. Doch der Film bleibt weit unter seinen Möglichkeiten. Boxerfilme waren in Hollywood immer wieder gesellschaftliche Zustandsbeschreibungen und Charakterstudien, wie etwa Scorseses Wie ein wilder Stier. Aber Southpaw ist mit tragischen Unglücksfällen und Familiendramen so überladen, dass einem die Welt des traurigen Helden zu fern bleibt, um wirklich fesseln zu können. Vom Aufstieg durch Arbeit kann im deutschen Film Taxi keine Rede sein. Es sind die 80er Jahre. Karriere machen ist uncool. Alexandra ist 25 Jahre alt und hat ihre Ausbildung bei der Versicherung abgebrochen. Jetzt wird sie in Hamburg Taxifahrerin. Ich zeig dir alles. Wieso studierst du eigentlich nicht? Was soll ich denn studieren? Ist doch egal, Chinesisch, Iranistik. Also du bist eingeschrieben wegen der Steuer. Hat Ivan hier schon erklärt, wie der Taxameter funktioniert? Mhm. Bist du sicher, dass du die Nachtschicht willst? Taxi überfällt man auch nicht schlecht. Nee, ganze Zeit im Stau. Gibt aber ein paar unangenehme Vögel nachts. Der selbstbewussten Frau, gespielt von Rosalie Thomas, macht es nichts aus, ihr gefällt es, dass Fahrgäste ein- und wieder aussteigen. Und so hält sie es auch mit Beziehungen, bloß nicht binden. Ob mit dem Künstler Dietrich oder dem charismatischen Mark, der von Game of Thrones-Star Peter Dinklage gespielt wird. Regisseurin Kerstin Ahlrichs hat den autobiografischen Bestseller Taxi von Karen Duwe, die für den Film auch das Drehbuch schrieb, betont unaufgeregt und ohne übertriebenen Retro-Schnickschnack inszeniert. Leider aber auch ohne Pep. Es gibt zwar eine Sammlung schräger Charaktere, die bleiben aber unterbelichtete Statisten. Dafür werden in Endlosschleife Alexandras zeittypische Bindungsprobleme vorgeführt, sodass der Film wie seine temperamentlose Hauptfigur einschläfernd auf der Stelle tritt. An Temperament fehlt es der Hauptfigur des brasilianischen Films Der Sommer mit Mama nicht. Val ist seit Jahrzehnten Haushälterin bei einer wohlhabenden Familie in Sao Paulo. Dem 17-jährigen Sohn des Hauses, Fabinho, steht sie näher als seine eigene Mutter. Val, weißt du noch diese Bruna, von der ich dir erzählt habe? Die Hübsche. Sie hat mich mit 2 SMS abserviert, schon wieder. Oh Mann, gibt es dumme Weiber auf der Welt. Glaubst du, ich sterbe als Jungfrau? Was redest du denn für ein Blödsinn? So ein schöner Junge. So nah Wahl der Familie ist, die Klassengrenzen zwischen Herrschaft und Dienerin werden strikt eingehalten. Doch die festgefügte Ordnung gerät durcheinander, als Wahls Tochter Jessica zu Besuch kommt, weil sie in Sao Paulo studieren will. Sie ist nicht bei ihrer Mutter aufgewachsen, Wahl konnte sie damals nicht an ihre Arbeitsstelle mitnehmen. Die intelligente Jessica schüttelt den Kopf über die Regeln des Hauses. Sag mal, wie machen die das eigentlich, dass das Wasser so sauber ist? Mach du dir mal keine Gedanken um den Pool, Jessica. Der ist für dich vollkommen tabu. Ich sag doch gar nichts. Du hast nichts gesagt, aber gedacht. Verstanden? Du warst noch nie drin, oder? Wieso sollte ich in den Pool meiner Herrschaften gehen? Jessica denkt gar nicht daran, sich unterzuordnen, argwöhnisch beäugt von ihrer Mutter, die zu Recht Komplikationen befürchtet, und der dünkelhaften Hausherrin. Regisseurin Anna Mulert nimmt mit Witz und gnadenlos scharfer Beobachtungsgabe die gesellschaftlichen Verhältnisse aufs Korn, behält dabei aber einen fast zärtlichen Blick auf die Figuren. Es ist die kluge Kombination aus mitreißendem Erzählen und beißender Sozialkritik, die Der Sommer mit Mama zum so erhellenden wie unterhaltsamen Kinoerlebnis macht.